بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Okay, liebe Geschwister, also heute wollen wir inshallah zwei Kapitel behandeln. Soweit wir kommen, inshallah. Das erste Kapitel ist Al-Dhikru Ba'd As-Salah, das heißt die Adhkar, die man nach dem Gebet sagt, nach dem rituellen Gebet As-Salah. Und danach fangen wir mit dem neuen Kapitel an, und zwar die freiwilligen Gebete. Fangen wir an mit Al-Dhikru Ba'd As-Salah. Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran: Ya ayyuha alladhina amanu, wo die ihr glaubt, udhkurullaha dhikran kathira. Gedenkt Allahs viel. Gedenkt Allahs viel. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat an mehr als einer Stelle erwähnt, dass man nach dem Gebet besonders viele Adhkar sprechen soll. Er sagte subhanahu wa ta'ala, hört man noch was? Weg. Ah, ich glaube. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat an mehr als eine Stelle im Koran, dass Dhikr nach dem Gebet, und Dhikr bedeutet das Gedenken Allahs, irgendeine Form des Gedenken Allahs, er hat dieses Gedenken erwähnt in mehr als einer Stelle nach dem Salah. Er sagte subhanahu wa ta'ala: فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Wenn ihr euer Gebet dann beendet habt, dann gedenkt Allahs im Stehen, im Sitzen und auf der Seite liegend. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte ebenfalls: فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Er sagte, wenn ihr euer Gebet dann beendet habt, geht um das Jumu'ah-Gebet, dann verbreitet euch wieder, verteilt euch wieder auf der Erde und strebt nach einer Huld von Allah oder nach der Huld Allahs oder von der Huld Allahs und gedenkt Allahs viel, auf dass ihr erfolgreich sein möget. Und somit wissen wir, dass das mit dem Salah, mit Assalamu alaikum wa rahmatullah, ist unsere Pflicht Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber oder unser Gottesdienst Allah gegenüber nicht verendet, nicht zu Ende, denn wir beten Allah subhanahu wa ta'ala nicht nur diesen fünf Gebeten an, sondern das Leben eines Muslims, das gesamte Leben eines Muslims, widmet er Allah subhanahu wa ta'ala. Ebenso hat Allah subhanahu wa ta'ala nach dem Siyam von Ramadan uns angeordnet, ihm seiner viel zu gedenken. Er sagte subhanahu wa ta'ala: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Er sagte subhanahu wa ta'ala: auf dass ihr die Anzahl vollendet und ihr Allah als den größten Lob preist, dass er euch recht geleitet hat und auf dass ihr dankbar seid. Und er sagte subhanahu wa ta'ala dasselbe nach der Hajj: فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Wenn ihr also eure gottesdienstlichen Handlungen der Hajj vollendet habt, dann gedenkt Allahs genauso, wie ihr eurer Väter gedenkt oder mit noch stärkerem Gedenken. Und Allah weiß am besten Bescheid, aber eine Weisheit, die die Gelehrten erwähnen, warum man Allahs gedenkt nach einer Ibadah, ist, weil man den Gottesdienst nicht auf die vollkommenste Art und Weise meistens macht. Man macht irgendwie, ist man beim Gebet besonders, ist man mal nicht aufmerksam. Oder beim Hajj macht man Dinge, die man nicht tun darf oder ähnliches. Und damit dieser Mangel ausgeglichen wird, gedenken wir Allahs danach. Und besonders beim Salah sagen wir ja auch, danach ist der Gefahr und bitten Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung. Und damit der Diener nicht denkt, dass er jetzt seine Beziehung mit Allah subhanahu wa ta'ala ist jetzt abgeschlossen und jetzt kann er machen, was er will. Nein, die Verbindung mit Allah subhanahu wa ta'ala bleibt bestehen auch noch nach dem Gebet. Ja. Denn es gibt Menschen, für die ist der Islam besteht nur aus dem Gebet. Ja. Die machen die fünf Gebete und dann denken sie, Alhamdulillah, also mir geht es gut und meine Beziehung zu Allah ist perfekt. Ja. Aber sie machen leider andere Sachen, die natürlich dem widersprechen. Und bei manchen Leuten, wenn man sie sieht, was für einen, auf Deutsch kann man wirklich sagen, ekelhaften Charakter sie an den Tag legen, da denkt man, subhanallah, was hat er von seinem Gebet, von diesen fünf Gebeten, wenn er betet und dann den Menschen schlecht behandelt. Ja? Auch wenn er in der Moschee fünfmal pro Tag ist. Davon haben wir leider genug Beispiele. Im Gegenteil, manchmal solche Leute, die sich immer in der Moschee aufhalten und dann, wenn sie außerhalb der Moschee sind, mit Muslimen oder nicht Muslimen schlecht umgehen, dann sind sie meistens das schlechteste Beispiel für die Muslime. Das schlechteste überhaupt. Jetzt dass der Dhikr nach dem Pflichtgebet muss gemacht werden auf die Art, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es gemacht hat. Ja? Und nicht auf irgendeine verbotene Art, wenn das wäre eine Bid'ah. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat mit den Sahaba täglich 5 Gebete verrichtet über Jahre hinweg. Und dadurch wissen wir, was er nach dem Salah gemacht hat. Was überliefert ist, tun wir. Und was davon nicht überliefert ist, das lassen wir mal schön beiseite. Zum Beispiel ist überliefert worden, und was wir jetzt erwähnen, ist kein Anspruch auf Vollständigkeit. Es mag sein, es gibt auch andere Adhkar. Aber zu den bekanntesten gehören mit Sicherheit die folgenden. Und zwar ist überliefert über Thauban radiallahu anhu bei Sahih Muslim. Er sagte, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha sarafa min salatihi istaghfara thalatha. Wenn er sein Gebet beendet hat, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, dann hat er dreimal Istighfar gemacht. Und gemeint ist, dass er dreimal gesagt hat, Astaghfirullah, Astaghfirullah und Astaghfirullah. Das waren schon dreimal. Ich bitte Allah um Vergebung, ich bitte Allah um Vergebung und ich bitte Allah um Vergebung. Und werden jetzt nicht jeden Dhikr, den ich erwähne, übersetzen, sondern Alhamdulillah, das kann man nachschlagen in Hisn al-Muslim oder eventuell anderen Büchern. Die Zeit sparen wir uns. Aber die Adhkar kann man trotzdem auswendig lernen. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam auch gesagt, Allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Ja? Diese Sache ist überliefert worden. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, Frage, wenn er das gemacht hat nach dem Gebet, wenn er nach dem Salam, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, und dann sagte er, solange er noch in Richtung Qibla geschaut hat, hat er noch gesagt, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Allahumma anta as-salam, wa minka as-salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Und dann hat er sich umgedreht und andere Adhkar aufgesagt. Wenn das über ihn so überliefert ist, heißt es dann, dass der Muadhin das gemacht hat? Nein. Heißt es dann, dass derjenige, der die Iqama gemacht hat, das gemacht hat? Nein, weil manchmal macht einen Adhan, der andere Iqama, kann ja sein. Heißt es da, dass das nur der Imam gemacht hat? Nein. Das heißt, jeder, wenn überhaupt, dann hat es der Imam gemacht. Das ist Nummer eins. Und das ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Zweitens, dann müssen wir das auch machen. Ja? Also wenn wir schon so oberflächlich wären, so ein Hadith nur oberflächlich zu folgen, dann würde nur der Prophet sallallahu alaihi wasallam das machen, der Imam, und die anderen nicht. Ja? Aber dass nur der Muadhin macht und die anderen hören zu, oder etwas, das hat überhaupt nichts mit der Sunna des Propheten zu tun, überhaupt gar nichts. Ja? Sondern diese Adhkar, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, die hat er gesagt, damit wir sie nachmachen, das ist doch klar. Er sagt doch sallallahu alaihi wasallam, dass wir die gottesdienstlichen Handlungen von ihm übernehmen sollen. Ja? Er sagt es vor, damit wir es eben nachsagen. Also diese Adhkar sagt jeder einzelne Betende, der Imam als auch der Ma'mum. Des Weiteren ist überliefert worden in As-Sahihain, über Al-Mughira ibn Shu'ba, radiallahu anhu arda, er sagte, kana idha faragha min as-salati qal, wenn er mit dem Gebet zu Ende war, fertig war, hat er Folgendes gesagt, la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir, Allahumma la mani'a lima a'tayt, wa la mu'tiya lima mana't, wa la yanfa'u dhal jaddi minka al-jadd. Okay, diesen Hadith, wie gesagt, kann man nachschlagen und auswendig lernen. Auf jeden Fall ist dieser Hadith bei Bukhari, bei Muslim, wie erwähnt. Ja, dann sagte Abdullah ibn Zubayr, radiallahu anhuma, er sagte, dass der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, nach jedem Salah diese folgenden Worte gesagt hat. Kanu yuhallilu dubura kulli salatin hina yusallim bihaula. Also nach dem Salam, er sagt, so heißt es im Hadith, ja? Nach dem Assalamu alaikum, sagt er, La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, la hawla wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahul ni'mah wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlisina lahul din wa law kariha al-kafirun. Und warum lag meine Betonung besonders im Hadith darauf, dass er es nach dem Salam gesagt hat? Ja? Weil eben alle diese Adhkar in diesem Hadith hinweisen und auch in anderen, heißt es tatsächlich, in manchen Hadith heißt es ausdrücklich, nach dem Fardgebet hat er das und das und das gesagt. Das heißt, er hat nicht erst nach dem Fardgebet die Sunna gebetet und danach diese Adhkar aufgesagt, dann hat er genau die Reihenfolge umgedreht. Sondern er hat sie direkt nach dem Salam vom Fardgebet hat er diese Adhkar aufgesagt. Ebenso ist überliefert worden im Hadith von Abu Dharr al-Ghifari radiallahu anhu arda, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam nach jedem Fajr-Gebet gesagt hat, während seine Knie noch gebeugt waren. Also während er noch saß in der Stellung des Gebetes oder sich schon umgedreht hat, kein Bein sein, wallahu a'lam. Auf jeden Fall, während seine Knie noch angewinkelt waren, seine Beine angewinkelt waren. Wa huwa thanin rijlayhi. Qabla an yatakallam, noch bevor er geredet hat mit irgendetwas, also mit den Menschen oder so. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Und zwar hat er das 10-mal gesagt, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Und er sagte, sallallahu alayhi wa sallam, wer das sagt, also er sagte, wer nach jedem Fajr-Gebet, während seine Beine noch angewinkelt sind, 10-mal sagt, La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli shay'in qadir, er wird um 10 Rangstufen erhöht. Ihm werden 10 gute Taten niedergeschrieben und ihm werden 10 schlechte Taten ausradiert, weggewischt. Und er wird, erhöht, haben wir gesagt, und den ganzen Tag lang wird er vom Shaitan geschützt sein. Ja? Oder er wird von jedem Übel geschützt sein. In einer Überlieferung heißt es, Allah subhanahu wa ta'ala sendet zu ihm Schützer, also Engel, die ihn beschützen, vor jeder üblen Sache und vor dem Shaitan und an diesem Tag wird er also geschützt sein oder an diesem Tag wird er keine Sünde inshallah begehen, inshallah, besonders nicht Aschirk, ja, besonders nicht Aschirk, wie man eine Art, wie man das über den Hadith übersetzen könnte, wallahu a'lam. Und dieser Hadith ist Hassan, der ist bei Tirmidhi. Und ebenso ist überliefert worden bei Tirmidhi auch Hassan über Ammar radiallahu anhu, dass er diesen Dua gesagt hat, La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Und zwar nach dem Maghrib-Gebet. Also wissen wir, nach dem Fajr-Gebet und nach dem Maghrib-Gebet sagen wir diesen Hadith 10-mal. Dann gibt es eine Überlieferung, in dem es heißt, dass man nach dem Maghrib und nach dem Fajr-Gebet sagt, Rabbi ajirni minan nar, o mein Herr, rette mich vor dem Feuer. Und dieser Hadith ist daif, falls manche Leute ihn gehört haben. Hadith über Ahmad, über Abu Dawud, al-Nasai und über Ibn Majah. Und der Hadith ist trotzdem daif, wie Sheikh al-Albani gesagt hat. Ja. Danach ist überliefert worden, liebe Geschwister, dass man nach jedem Fardgebet sagt man 33 Mal Subhanallah, 33 Mal Alhamdulillah und 33 Mal Allahu Akbar, und dann sagt man zur Vervollständigung der 100 La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Und das ist, weil Imam Muslim rahimahullah über den Gesandten Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam überliefert hat, dass er gesagt hat, wer nach jedem Gebet 33 Mal Subhanallah sagt, 33 Mal Alhamdulillah sagt, 33 Mal Allahu Akbar sagt, die sind 99, und wer dann zu 100. sagt, La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, ihm werden seine Sünden oder seine Verfehlungen vergeben, selbst wenn sie so viele wären wie der Schaum des Meeres. Das ist eine Art. Eine andere Art ist es zu sagen, Subhanallah 33 Mal, Alhamdulillah 33 Mal, und dann Allahu Akbar 34 Mal. Und eine andere Art ist auch zu sagen, Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Und das 33 Mal und dann zum 100. Mal, La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ja. Danach, nach diesen Adhkar, liest man Koran. Und zwar, was liest man vom Koran? Man liest nach jedem Fard-Gebet Ayat al-Kursi. Der 255. Vers von Surat al-Baqarah. Und man liest ebenso danach Qul huwallahu ahad und Qul a'udhu bi rabbil falaq und Qul a'udhu bi rabbin nas. Ja. Und zwar, die Begründung dafür ist, dass der Prophet sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam gesagt hat, wer Ayat al-Kursi nach jedem Gebet liest, so wird ihn nichts vom Paradies abhalten außer dem Tod. Und das heißt, in der Erklärung, dass, weil der Tod, der muss sein, jeder Mensch muss sterben, also es gibt nichts, was ihn abhalten wird, außer dem Tod. Also nach dem Tod wird er inshallah ins Paradies eingelassen, also Yawm al-Qiyamah inshallah. Und ebenso heißt es in einer Überlieferung, Wer das also gesagt hat, Ayat al-Kursi nach jedem Salah, der ist dann im Schutze Allahs bis zum kommenden Gebet. Und in der Sunan ist ebenfalls überliefert über Uqba ibn Amr, radiallahu anhu, er sagte, Amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra al-mu'awwidhatayn dubura kulli Salah. Er hat mir geantwortet, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat mir angeordnet, die Mu'awwidhatayn, also Qul a'udhu bi Rabbil Falaq und Qul a'udhu bi Rabbin Nas, nach jedem Gebet zu lesen. Ja? Und diese Adhkar weisen darauf hin, dass man sie nach jedem Pflichtgebet, also nach jedem Fardgebet von den fünf Gebeten, sagt. Und weil man dafür sehr viele Belohnungen, sehr viel Belohnung bekommt, soll man sie auf jeden Fall nicht weglassen. Ja? Weil wenn einem dann die Sünden alle vergeben werden, oder einem 10 Sünden vergeben werden, 10 Taten niedergeschrieben werden und man um 10 Rangstufen erhöht wird, all dies fünfmal pro Tag, als wäre der Muslim tatsächlich immer gereinigt von seinen Fehlern, die er macht. Ja. Also, noch einmal sagen wir, dass die Art und Weise, wie wir die Adhkar sprechen, das sind ganz normale Gottesdienste, ganz normale Ibadat und müssen deswegen gemacht werden, wie jede andere Ibadat auch. Beim Salah würde kein Mensch auf die Idee kommen und irgendwie neue Bewegungen darin machen und eine neue Anordnung machen. Der Imam liest nicht mehr die Fatiha, sondern was anderes. Oder der Imam sagt nicht mehr die Fatiha auf, sondern Muadzin oder sowas. Ja? Und wieso dann nach den Adhkar, die Adhkar machen wir neue Sachen darin? Also es gibt überhaupt keinen Grund. Ja? Das beides sind Ibadat. Und Ibadat sind Tawqifiyah. Das heißt, Tawqifiyah bedeutet, sie sind fest vorgeschrieben. Wir dürfen nichts an ihnen ändern. Ja? Das ist ja klar. Deswegen ist ja der Prophet Salam auch gekommen. Also, wenn wir wollten, könnten wir die Adria noch einmal aufsagen. Brauchen wir aber nicht. Und sagen Folgendes. Al-Adhkar, also auch eine Bid'a, die sich eingeschlichen hat bei vielen Muslimen, ist, dass sie manche Adhkar nach dem Salah-Gebet in Gemeinschaft aufsagen. In Gemeinschaft aufsagen, indem einer was vorsagt und dann sagen es alle nach, zum Beispiel. Ja? All diese Sachen, dafür braucht man einen Beweis. Und wenn man dafür keinen Beweis hat, dann ist man hat man keine Grundlage. Hat man keine Grundlage. Und wenn man von Allah subhanahu wa ta'ala dann gefragt wird, warum machst du das und das, dann hat man darauf kein Argument, hat man darauf keine Antwort. Also soll man es lieber unterlassen und sich lieber an das buchstäblich halten, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es gemacht hat. Dann des Weiteren soll man nach manchen Gelehrten den Dhikr laut sagen, nach dem Salah. Und nach manchen Gelehrten leise sagen, gibt es zwei Ansichten, und man kann sich eine davon aussuchen. Und laut ist eben gemeint, dass also die nebenan Leute es hören können. Ja? Weil es gibt einen Hadith, in dem es heißt, dass die Leute schon gewusst haben, dass das Gebet fertig war, dadurch, dass die Leute Dhikr gemacht haben. Das heißt, ich weiß nicht, warum die Leute daraus direkt verstehen in Gemeinschaft. Das muss wohl nicht sein. Okay? Aber das verstehen sie so, warum? Weil, wenn du an diese Bid'a gewohnt bist, ja, und du auch dann noch davon überzeugt bist, dann natürlich, wenn du einen Hadith liest, der indirekt darauf hinweist, auf was du das machst, dann ist es für dich schon dein Beleg. Automatisch. Die Leute sind so. Auf jeden Fall, aus diesem Hadith haben manche Gelehrte entnommen, dass man den Dhikr laut sagt nach dem Salah. Und andere haben gesagt, nein, das ist nur, weil jeder, ich sage das jetzt im positiven Sinne, ja, nicht falsch verstehen, im positiven Sinne, jeder murmelt, also leise vor sich hin redet, ja, und dadurch wird es insgesamt lauter. So haben manche Leute gesagt. Ja. Wie dem Allah weiß am besten Bescheid. Aber was überhaupt nicht geht, ist, dass manche Leute Koran lesen oder im Salah Sachen aufsagen oder nach dem Salah Dhikr aufsagen und dabei keinen Ton rausbringen. Ja. Der Ton, du musst irgendeinen Ton rausbringen. Ja. Ich habe nicht gesagt, der Nachbar muss es hören. Und wir sagen nicht einmal, wie viele Gelehrte sagen, du musst es selbst hören, sagen wir auch nicht. Ja, weil entweder du bist taub, kannst es gar nicht hören. Aber das meinen sie natürlich nicht, die meinen natürlich den gesunden Menschen. Aber angenommen, es gibt Geräusche, muss ich deswegen lauter werden, damit ich mich... Nein, wir sagen Hauptsache, es kommt Geräusche raus, weil sonst wäre es nur ein Lippenbewegen. Und ein Lippenbewegen allein, das ist also kein Aussprechen. Ja. Dann, ich habe gesagt, noch einmal, also es ist kein Anspruch auf Vollständigkeit. Es gibt noch bestimmt nur andere Adkare, die man aufsagen kann, ja. Also die man nachschlagen kann. Ja? Dann soll man, wenn man zählen will, zum Beispiel Subhanallah 33 Mal sagen will und so, soll man es mit den Fingern zählen. Ja? Man hat zwei Möglichkeiten. Entweder man zählt es, und zwar mit der rechten Hand hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam es gezählt. Mit der rechten Hand hat er diese Tasbih und Takbir und Tahlil gezählt. Und zwar entweder man zählt mit den Fingerspitzen, also 1, 2, 3, 4 und mit den Fingerspitzen, dann hätte jede Hand 5. Und was auch in Ordnung ist, wenn man mit den Fingern, mit den Fingergliedern zählt. Ja? Was nämlich darauf, worauf der Hadith eigentlich hinweist, Al-Anamil, weist auf die Fingerspitzen oder die Fingergelenke. Entschuldigung, Fingergelenke hin. Ja? Wie dem auch sei. Dann gibt es eine Meinung verschiedener Gelehrten, darf man als Subha benutzen. Subha, diese Kette, die aus in der Regel 33 Steinen besteht. Ja, gibt auch größere Versionen davon. Aber 33 Steine, meistens sind die Steine klein. Ich habe auch schon, mashallah, riesen Brocken gesehen. Und diese Subha gibt es Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten. Darf man sie benutzen, darf man sie nicht benutzen. Wenn man sie benutzt und glaubt, dass eine Sunna ist, ist es eine Bid'ah, zweifellos. Aber, und auch wenn man sie nicht benutzt und nicht glaubt, dass eine Sunna ist, da gibt es Meinungsverschiedenheit. Und wir sagen, die richtige Ansicht ist, wie mehr als ein Gelehrter gesagt hat, dass es auch eine Bid'ah ist, dass man mit der Subha Tasbih zählt. Und der Grund ist ganz einfach, weil das eine Neuerung ist und es damals nicht gegeben hat, Nummer 1. Und Nummer 2, es ist immer gefährlich, wenn man etwas Neues macht in der Religion, was man damals auch hätte machen können. Ja, das ist immer so ein Maßstab. Also es gibt etwas in der Religion, man ist Ihsan. Manche Leute sagen, oder Astaghfirullah, in diesem Fall meine ich Al-Masalih Al-Mursala. Al-Masalih Al-Mursala, damit meinen die Gelehrten neue Dinge, die sich als sinnvoll erweisen in der Religion. Neue Dinge in der Religion, die sich als sinnvoll erweisen. Diese Dinge kann es geben. Wie zum Beispiel, ein Beispiel sind die Mikrofone. Ja? Dadurch, das hat noch kein Gelehrter als eine Bid'ah bezeichnet. Ja? Warum? Weil solche Masalih Mursala, die also Vorteile haben, Nutzen bringen in der Religion, die dürfen gemacht werden in der Religion unter zwei Voraussetzungen. Die erste Voraussetzung ist, dass es nicht einer Sunna widerspricht. Oder natürlich im Koran widerspricht. Ich meine, dem Islam irgendwie widerspricht. Ja? Die zweite Voraussetzung ist, dass diese neue Sache, dass man sie nicht hätte damals auch schon machen können. Wenn man sie damals hätte auch schon machen können, dann fragen wir, warum haben sie es damals nicht gemacht? Wahrscheinlich, weil es nicht zum Islam gehört. Also solche Ketten mit Steinen drin, hätte man damals auch machen können, zweifellos. Und deswegen, weil es damals nicht der Fall ist, die richtigere Ansicht. Und es gibt große Gelehrte, die gesagt haben, dass es in Ordnung ist, wie Sheikh al-Fawzan selbst und andere, haben gesagt, man darf Tasbih machen mit Subha. Aber ehrlich gesagt, die Ansicht von Sheikh al-Albani in dieser Ansicht ist richtiger, weil diese, wenn wir diesen Grundsatz auf anwenden, es hat es damals nicht gegeben, sie hätten es machen können. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auch noch mit der Hand das gemacht. Also ist das Mindeste ist, was wir sagen, wieso benutzt du nicht deine Hand, wenn du deine Hand benutzen kannst? Das Mindeste, was wir sagen. Welchen Sinn macht es, die Sunna wegzulassen und stattdessen eine Subha zu verwenden? Das ist das Mindeste, was wir sagen. Auch wenn man nicht einverstanden ist, wäre mit dem Hukum, dass eine Bid'ah ist, aber wie dem auch sei, wir unterlassen das und machen es lieber mit der Hand, Alhamdulillah. Aber es ist wirklich abscheulich, ehrlich gesagt, abscheulich, dass manche Leute nach dem Salah haben sie dann diese Fuß eingeschlafen. Haben sie dann diese Ständer, wo diese Ketten gehängt sind, und dann fühlt sich einer immer verantwortlich, die Ketten zu nehmen und zu verteilen in der Moschee. Das ist also wirklich, also ich weiß nicht, wenn Abdullah Mas'ud sowas gesehen hätte, der hat noch weniger Schlimmes gesehen, hat schon den Leuten übel genommen, ja. Aber das ist wirklich so. Und dann betet man teilweise und wird einem an den Kopf geschmissen. Also ich mache keinen Spaß, das ist kein Übertreiben, ihr wisst es ja besser als ich, okay? Und, oder überhaupt, dass man betet und dann wird es geschmissen. Der Khushu' ist weg. Ja, diese Adkar, wenn sie in Gemeinschaft gemacht werden, nach dem Sunnah-Gebet, wenn du die Sunnah praktizieren willst, machst du normalerweise Dhikr nach dem Salah, nach dem Fard-Salah, und danach stehst du auf, deine Sunnah zu beten. Entweder in der Moschee oder noch besser, wäre zu Hause, das wissen wir, ja? Aber angenommen, du wirst in der Moschee beten, keiner kann dir das verbieten, okay? Dann machen sie Dhikr in der Gemeinschaft, und dann ist dein Khushu' flöten. Also du hast überhaupt nichts mit deinem Khushu', dein Gebet ist, kannst dich gar nicht konzentrieren darauf. Plus, es führt dazu, dass man Hass empfindet. Warum Hass empfindet? Weil wenn jemand eine Bid'a macht, den können wir nicht lieben. Das ist der Grund. Und dann, Allah musta'an, wie dem auch sei, ist es einfach eine Sache, die der Sunna widerspricht. Ja. Dann, nach dem ganzen Adhkar und nach den Ayat, die man gelesen hat, kann man Dua machen. Und zwar sagt man diesen Dua leise. Wenn man sagt leise, dann meinen wir dieses wie im Deutschen flüstern oder ein bisschen lauter als das. Das meint man mit leise. Okay? Und wenn man nach dem Fardgebet Dua spricht, hält man dabei seine Hände nicht. Und der Grund ist, dass dies nicht über den Propheten Sa'atam überliefert worden ist. Wir haben drei Situationen, wenn wir sprechen über das Hände heben. Da gibt es drei Situationen. Die eine Situation ist, oder die eine Art ist, die Art, wenn es überliefert worden ist. Wenn es überliefert worden ist, heben wir die Hände. Ja? Wie beim Witr-Gebet, Hände heben, ist überliefert worden über Sahaba, dann können wir die Hände heben. Ja? Oder andere Fälle. Die zweite Situation ist, wenn uns ausdrücklich überliefert worden ist, dass wir die Hände nicht heben. Und die Situation, oder dass, wie in diesem Fall, unser Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam hat so oft mit den Menschen gebetet und kein einziges Mal ist überliefert worden, dass er die Hände gehoben hat nach dem Salah. Also können wir nicht sagen, wahrscheinlich hat er es trotzdem gemacht. Das geht nicht, ja. Umgekehrt muss der Fall sein. Ja? Und die dritte Situation ist, dass nichts darüber überliefert worden ist, dann darf man die Hände heben oder braucht man die Hände nicht heben. Und zu den Situationen, wo man die Hände nicht hebt, gehört nach dem Fardgebet. Nach dem Fardgebet. Und wenn man sie ab und zu hebt, ja, nicht glauben, dass es eine Sunna ist, ab und zu, das heißt einmal in der Woche oder ähnliches, ja, dann ist es auch inshallah unproblematisch. Auf jeden Fall, es darf nicht zur Regelmäßigkeit werden. Was regelmäßig werden soll, sind die Sunnan. Und ich glaube, ich bin überzeugt davon, wenn man sich auf die Sunnan konzentriert, auf das, was der Prophet nach dem Salah an Adhkar aufgesagt hat, und sich einmal auch darauf konzentriert, diese Adhkar mit Bewusstsein zu sprechen und weiß, was man sagt, ja, und dabei demütig, dann brauchen wir nicht mehr Neues erfinden. Ja. Also Neues erfinden brauchen wir sowieso nicht, aber ihr versteht, was ich meine. Gut, und dann ist auch, wenn man diese Duas leise sagt, ist es auch viel näher dem Ikhlas. Viel näher dem Ikhlas. Und weiter weg von Ar-Riya. Ja. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, sagte, من نقل ذلك عن الإمام الشافعي فقد غالط فيه فيجب التقيد بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وغيره. Sagte Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, sagte, wer dies über Imam al-Shafi'i überliefert hat, das heißt, dass sie irgendwie nach dem Salah gemeinsam Dhikr gemacht haben. Wer dies über Imam al-Shafi'i überliefert hat, der hat sich in Bezug auf Imam al-Shafi'i geirrt. Und man muss sich an das halten, was über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert worden ist. Diesbezüglich und in Bezug auf andere Dinge. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Was euch der Gesandte gegeben hat, das nehmt an. Und was er euch verboten hat, dem enthaltet euch. Dem enthaltet euch. وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابُ. Und fürchtet Allah, Allah ist wahrlich streng im Bestrafen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte ebenfalls, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Im Gesandten Allahs habt ihr wirklich ein schönes Beispiel für jeden, der nach Allah strebt, oder sich Allah wünscht, Allahs Wohlgefallen wünscht, und den jüngsten Tag und Allahs viel gedenkt. Was ist also mit einer Person, die sich von diesem abwendet und nicht liest, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam Dhikr gemacht hat am Salah und lieber es macht auf eine andere Art und Weise. Ja, das bedeutet, er möchte nicht dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam folgen in dieser Hinsicht. Weil es gibt keinen Grund, warum du es weglassen sollst. Kein Mensch zwingt dich, nach dem Fard aufzustehen und Sunna zu beten. Kein Mensch zwingt dich. Ja, nur die Leute. Man schämt sich. Ja, ja. Niemand zwingt einen, also auf Deutsch gesagt. Ja. Die Leute schämen sich. Sie wollen lieber eine Bid'a machen, anstatt dass sie das Sunna folgen. Ja? Und übrigens ist eine sehr gute Art von Da'wah, wenn man also in solchen Moscheen ist und nicht aufsteht. Ich weiß, es gibt manchmal Konflikte. Ich weiß, es gibt manchmal Konflikte. Das passiert, haben wir auch schon gehört, und passiert. Dann gibt es aber auch Lösungen dafür. Eine Lösung dafür ist zum Beispiel, dass man, es geht ja immer um das Dhikr nach dem Salah, richtig? Dass man zum Beispiel das Nafila-Gebet nicht mehr in der Moschee betet, sondern zu Hause betet. Da hat man zwei Fliegen mit einer Klatsche geschlagen. Nummer eins, man ist dem Ärger aus dem Weg gegangen, weil keiner kann dir vorwerfen, dass du rausgehst, und du sagst, ich habe Spezi zu Hause. Ja? Und der zweite Grund, die zweite Sache ist, die zweite Fliege, die man geklatscht hat, ist, dass man die Sunna zu Hause gebetet hat. Und der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam hat uns beigebracht, dass das beste Gebet, was man verrichtet, ist das Gebet zu Hause, außer dem Pflichtgebet. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu alaihi wa Muhammad. Hier machen wir kurz Pause und dann machen wir mit dem neuen Kapitel weiter. Also wenn es irgendwelche Fragen gibt. Okay. Bismillah. Alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala Rasulullah. Babun fi salati at-tatawwu'. Jetzt kommen wir zum neuen Kapitel. Und zwar, nachdem wir jetzt gelernt haben, wie das Gebet zu verrichten ist und was man macht, wenn man auch Sachen vergessen hat im Gebet und so weiter und so fort, gehen wir jetzt über zu den freiwilligen Gebeten. Und das gehört natürlich auch zur guten Anordnung der Gelehrten, des Fiqh und so weiter und so weiter. Und danach kommen sie dann erst nach ein paar Kapiteln zum Gemeinschaftsgebet und so baut sich das eine auf dem anderen auf. Wir sollten wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht nur uns die Fardgebete zur Pflicht zur gesetzlich gemacht hat, nicht nur die Fardgebete gesetzlich gemacht hat, sondern dass er auch uns freiwillige Gebete also gesetzlich gemacht hat. Und die freiwilligen Gebete gehören zu den besten Taten. Die freiwilligen Gebete gehören zu den besten Taten. Aber noch besser als dies ist zum Beispiel Dschihad oder das Streben nach Wissen. Ja? Aber je nachdem, jeder wie er kann, das ist eine wichtige Sache, jeder wie er kann. Wenn eine Person alt und schwach ist, werden wir ihr nicht sagen, geh zum Dschihad. Das macht, kann sie ja nicht machen. Ja? Und umgekehrt der gleiche Fall. Ja? Oder wenn eine Person kräftig und stark, sagen wir eben, nee, unterstützt lieber die Muslime und verteidige die Muslime und kämpfe gegen die Ungerechtigkeit, ist besser, als dass du zu Hause zum Beispiel sitzt und viel betest nachts. Ja? Das ist zum Beispiel eine. Na'am. Warum gehören die freiwilligen Gebete zu den guten Taten? Weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam es regelmäßig gemacht hat. Und er sagte sallallahu alaihi wa sallam, Istaqimu wa lan tuhsu wa'alamu anna khayra a'malikum as-salah. Er sagte sallallahu alaihi wa sallam, seid standhaft, ja, auf der As-Salat al-Mustaqim. Bleibt auf der As-Salat al-Mustaqim. Wa lan tuhsu. Und ihr werdet es nicht auf die vollkommene Art machen können. Oder ihr werdet es nicht auf die, das ist eine Art, wie man es übersetzen kann. Ja. وَعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةِ und wisst, dass das Beste, die Besten eurer Taten sind das Salah. Und wisst, dass die Besten eurer Taten das Salah sind. Und der Hadith ist bei Ibn Majah und Al-Albani sagt, der Hadith ist sahih. Und der Grund ist, Wallahu A'lam, wie wir erwähnt haben, dass das Salah beinhaltet Koran lesen, Ruku', Sujud, Dua, sich erniedrigen für Allah subhanahu wa ta'ala, sich zu unterwerfen für ihn, Allah subhanahu wa ta'ala um Hilfe zu bitten. Dass man Allah als den größten Lob preist, dass man überhaupt Lob preist und dass man den Segensgruß über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam ausspricht. Also beinhaltet viele verschiedene Ibadat. Und vorher auch At-Tahara, eine Ibadat. Und nachher Al-Dhikr, ja, und so weiter und so fort. Es gibt zwei Arten von Tatawu'. Tatawu' ist freiwillig. Freiwillige Gebete jetzt in dem Fall. Es gibt zwei Arten von Salat, At-Tatawu'. Die erste Art ist diejenige, man nennt sie An-Nawafil, ist der Plural von Nafila. Nafila heißt ein freiwilliges Gebet oder eine freiwillige Sache. Und gemeint ist hier ein freiwilliges Gebet. Und An-Nawafil ist der Plural von Nafila, also die freiwilligen Gebete, An-Nawafil. Und diese Nawafil sind entweder zeitlich bestimmt, eingeschränkt oder nicht eingeschränkt zeitlich. Das heißt, entweder sie sind zu bestimmten Zeiten gesetzlich oder sie sind immer gesetzlich, zu jedem Zeitpunkt. Und das eine nennt man Muqayyad oder An-Nawafil al-Muqayyada, die eingeschränkten, und An-Nawafil al-Mutlaqa, die uneingeschränkten Nawafil. Und von diesen Nawafil, die zu bestimmten Zeiten gesetzlich sind, manche davon, auf die legt der Gesetzgeber mehr Wert, sind wertvoller, und manche sind weniger wertvoll. Ja. Zu den wertvollen oder zu denjenigen Nawafil, auf die der Gesetzgeber sehr viel Wert legt, gehört Salat al-Kusuf, Al-Istisqa, Al-Tarawih, Al-Witr. Ja? Und deswegen möchten wir über jedes von ihnen in einem extra Kapitel sprechen. Und das erste Kapitel, das wir beginnen werden, ist Salat al-Witr und die Regelungen diesbezüglich. Also Bab fi Salat al-Witr wa ahkamiha. Und wir sagen, dass wir mit diesem Witr-Gebet beginnen, weil es, wallahu a'lam, zu denjenigen Nawafel gehört, die, auf die der Gesetzgeber am meisten Wert legt von allen. So sehr, dass manche Gelehrte sogar gesagt haben, dass es wajib ist. So sehr, dass manche Gelehrte sogar gesagt haben, dass es wajib ist. Und dieses Witr-Gebet hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam niemals unterlassen. Weder wenn er sesshaft war, noch wenn er auf der Reise war. Niemals. Und die Gelehrten sind sich alle darüber einig, dass dieses Witr-Gebet gesetzlich ist. Dass man es also, dass also das Witr-Gebet eine Wasila ist, durch die man Allah subhanahu wa ta'ala näher kommt. Und deswegen soll man sie auf keinen Fall unterlassen. Und wer sie immer unterlässt, über den hat Imam Ahmad rahimahullah gesagt, hat man taraka al-witra amdan fa huwa rajul su la yanbaghi an tuqbala shahadatuh. Wer das Witr-Gebet absichtlich unterlässt, ist ein schlechter Mensch und man soll von ihm sein Zeugnis nicht mehr annehmen. Und ebenso hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam über ihn überliefert worden bei Ahmad und Abu Dawud, man lam yutir falaysa minna, wer das Witr-Gebet nicht verrichtet, gehört nicht zu uns. Und bei den Ahnaf, Madhab al-Hanafi, ist das Witr-Gebet sogar Pflicht, wie ich vorhin angedeutet habe. Und die Mehrheit der Gelehrten sagt, dass es eine Sunna ist. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam gefragt worden ist, von dem einen Araber, der zu ihm gekommen ist und gesagt hat, nach den Pflichten des Islam gefragt hat, und zwar, und da waren die Pflichten, die fünf Säulen dabei, beziehungsweise die vier Säulen nach der Shahadatain, und da war nur das, die Hajj war noch nicht dabei, und deswegen hat er ihn praktisch nach dem Salah, nach dem Zakah und nach dem Siyam gefragt. Und jedes Mal hat der Prophet sallallahu ihm erklärt, was er zu tun hat an Pflichten. Und am Ende hat der Prophet der Araber zu dem Propheten sallallahu gesagt, muss ich noch mehr verrichten, als du von mir jetzt gerade verlangt hast? Dann sagte der Prophet sallallahu nein, es sei denn, du machst freiwillig. Und das hat er auch bei den fünf Gebeten gesagt. Und wir wissen, dass das Nachtgebet mit dem Witr-Gebet noch vor den fünf Gebeten gesetzlich war. Es war schon vorher da. Weil erst war das Nachtgebet fort, für den Propheten und für die Muslime. Und später dann kamen die fünf Gebete und da wurde das Nachtgebet freiwillig. Ja? Das heißt, die Nachtgebete gab es schon vorher. Und der Prophet sallallahu alaihi wird gefragt über die fünf Gebete und er sagt, du musst diese fünf Gebete verrichten. Und dann wird er gefragt, muss ich doch mehr verrichten als diese fünf? Und dann sagte er sallallahu alaihi wasallam, nein, es sei denn, du machst es freiwillig. Und das weist darauf hin, dass es hier um die Pflichtgebete geht, die man tagtäglich verrichten muss. Und Witr-Gebet ist ein Gebet, das man täglich verrichtet. Trotzdem hat er es nicht erwähnt unter den Fard-Gebeten. Okay? Und warum habe ich gesagt, dass in dem Hadith sind die Gebete gemeint, die man täglich verrichtet? Weil wir haben gesagt, oder werden noch sagen, hier haben wir es noch nicht erwähnt in diesem Unterricht jetzt, und zwar, dass das Eid-Gebet nach der richtigeren Ansicht auch wajib ist. Eid al-Adha, Eid al-Fitr. Und damit das nicht in Konflikt steht zu diesem Hadith. Hier in diesem Hadith geht es um die Gebete, die man täglich verrichten muss. Ja. Wallahu a'lam. Wie dem auch sei, ich will euch sagen, dass egal ob es wajib ist und egal ob es Sunna ist, wir wissen, dass die richtigere Ansicht, wissen wir es, dass es Sunna ist. Aber die zwei Sachen. Erstens einmal, das ist gemäß des Gelehrten, der sagt, dessen Ijtihad ihm das Ergebnis geliefert hat, dass für ihn das Witr-Gebet Sunna ist. Und dem anderen Mujtahid gelehrt, hat sein Ijtihad dazu gemacht, dass es wajib ist. In Wirklichkeit, die Wahrheit, wie es wirklich ist, werden wir wann erfahren? Yawm al-Qiyamah. Bei Allah subhanahu wa ta'ala werden wir erfahren, ob es wirklich wajib war oder Sunna war. Aber im Fiqh handelt man immer nach Überzeugung. In den meisten Fällen handelt man nach Überzeugung. Der Gelehrte ist davon überzeugt, dass diese Sache Sunna ist, also sagt er zu den Leuten, gibt die Fatwa, es ist eine Sunna. Okay? Und man muss in der Fatwa, reicht es aus, wenn man etwas hat, was man im Fiqh nennt, in Usul al-Fiqh, dann rajih. Das heißt, man ist davon überzeugt. Man muss es nicht mit Gewissheit wissen. Das heißt, Gewissheit wäre wie Koran. Koran ist gewiss. Der Koran ist gewiss, dass jeder Buchstabe davon der Koran ist. Hundertprozentig. Weil der Koran mutawatir ist. Alles, was mutawatir ist, sei es der ganze Koran oder die Sunna des Propheten teilweise, das wissen wir, ist gewiss. Das heißt, was da drin steht, wissen wir hundertprozentig. Aber die meisten Angelegenheiten im Fiqh, wo, besonders da, wo es Meinungsverschiedenheiten gibt, ja, die sind, warum? Weil aufgrund eines Hadith, das einer so verstanden hat, ein anderer hat so verstanden, oder ein Hadith war schwach, der andere war stark. Aber die Gewissheit haben wir darin nicht. Wir haben Überzeugung. Das ist immer dann rajih, und das ist ausreichend, um eine Fatwa zu geben. Aber das war die erste Sache. Die zweite Sache, die ich diesbezüglich sagen will, es gibt überhaupt keinen Grund, warum Witr-Gebet weglassen sollte. Gar keinen Grund. Und das führt mich auch noch einmal zurück zu dem Kapitel, das wir vorhin erwähnt haben. Möchte ich auch noch eine Sache sagen. Was so übel ist an dem Bid'ah, was so schlimm ist an dem Bid'ah, an der Bid'ah. Bid'ah ist der Plural von Bid'ah, ja. Der Grund ist derjenige, dass gerade jetzt so ein einfaches Beispiel wie der Dhikr nach dem Salah. Wir halten uns daran fest und klammern uns daran, erwähnen es. Warum? Weil es eine Sache ist, die tagtäglich fünfmal passiert. Und sie ist eine Sache, die nicht schwer ist. Es ist keine Sache, die jetzt irgendwie, man hat von dir verlangt, etwas zu tun, was du nicht tun kannst oder ähnliches. Es ist nur eine Reihenfolge, dass man von dir verlangt. Und noch eine Sache, die verlangt man von dir, und zwar, der Dhikr, bitte sprich ihn selbst aus, nicht nur dein Muadwin. Okay, das ist eine zweite Sache. Aber es ist keine schwierige Sache. Ich weiß nicht, warum die Leute das so kompliziert machen. Ja? Einfach mach es nicht, sondern mach es andersrum. Ja? Wallahu a'lam. Wie dem auch sei. Dann, was ist mit Al-Witr gemeint? Witr in der arabischen Sprache bedeutet übrigens, ist die ungerade Zahl. Al-Shafi' ist die gerade Zahl und Al-Witr oder Al-Watr ist die ungerade Zahl. Wir haben Al-Shafi' wal-Watr. Und nach einer anderen Lesart, Al-Shafi' wal-Witr im Koran, Surat al-Fajr. Ja? Also Allah schwört bei der geraden und bei der ungeraden Anzahl. Und gemeint ist damit die eine letzte Raka'a, die man verrichtet, versus am Ende der Nacht nach Möglichkeit. Ja? Das ist damit gemeint. Eine einzige Raka'a, die ist damit gemeint mit dem Witr-Gebet. Oder manche Leute beten auch 3 und 5 und 7, wie wir jetzt gleich im Einzelnen sehen werden. Ja? Wie dem auch sei. Wann beginnt das Witr-Gebet? Dieses Witr-Gebet, was man auf keinen Fall unterlassen soll. Was, ich wiederhole noch einmal, mindestens aus einer Raka'a besteht. Und das ist sahih überliefert worden. Bei Abu Dawud und auch vielleicht bei anderen, dass die Mindestanzahl, weil manche Gelehrte gesagt haben, Mindestanzahl von Raka'at von Witr ist 3. Aber der hat der richtige Ansicht und der Hadith ist sahih, es ist eine Raka'a ist das Mindeste, was du verrichten musst, wenn du Witr verrichten willst. Gut. Wann beginnt das Witr-Gebet? Nach dem Isha. Nach dem Isha-Gebet. Und diese Aussage nach dem Isha-Gebet ist genau so gemeint, wie ich es gesagt habe. Das bedeutet, angenommen, du verrichtest auf der Reise Maghrib und Isha, beides zur Zeit von Maghrib. Beides zur Zeit von Maghrib, was du da machen darfst. Darüber werden wir noch später reden, über die Reisegebete. Dann darfst du nach dem Isha-Gebet, obwohl es noch Maghrib-Zeit ist, schon dein Witr-Gebet verrichten. Deswegen sage ich noch einmal, das Witr-Gebet beginnt nach dem Isha-Gebet. Egal, wann du das Isha-Gebet verrichtest. Entweder zur Maghrib-Zeit, natürlich, wenn es halal ist, oder zur Isha-Zeit, nach dem Isha dann. Und der Grund ist das, der Beweis dafür ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam gesagt hat, Inna Allaha qad amaddakum bi salatin wa hiya al-Witr. جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. Er sagte, Allah hat euch ein Gebet gesetzlich gemacht. يمدكم, also kann auch übersetzt werden mit, hat euch eine Möglichkeit gegeben, dass ihr noch mehr Gutes tun könnt und ähnliches. Ja? Mit einem Gebet, das er gesetzlich gemacht hat, es ist das Witr-Gebet. Er hat es euch gesetzt zwischen dem Isha-Gebet, bis die Sonne aufgeht. Und der Prophet sagt, guck mal, der Hadith an. Wenn der Prophet sagen wollte, hätte er gesagt, er hat gesagt, bis die Sonne aufgeht. Aber er hat nicht gesagt, bis zum Fajr-Gebet. Er hat gesagt, nach dem Isha-Gebet, bis die Sonne aufgeht. Er hätte sagen können, wenn das Abendrot weggeht, bis die Sonne aufgeht. Das wäre die Zeit, wie wir es verstehen. Aber er sagt, nach dem Isha-Gebet, bis die Sonne aufgeht. Der Hadith ist bei Tirmidhi und der Hadith ist sahih. Ja? Gut. Und Aisha, radiallahu anha, so ist überliefert in As-Sahihain, sagte, wurde gefragt über den Propheten, wann er sein Witr-Gebet verrichtet hat, und sie sagte, min kulli layl, autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Also zu jeder Zeit der Nacht hat er Witr-Gebet verrichtet. Zum Anfang, zur Mitte und zum Ende. Zum Anfang, zur Mitte und Ende. Wantaha witruhu ila sahar. Aber der späteste Zeitpunkt, wo er sein Witr-Gebet verrichtet hat, war As-Sahar. As-Sahar ist die Zeit vor dem Fajr, also nicht bis zum Ende des Fajr, sondern die Zeit vor dem Fajr, so dass man noch seine Mahlzeit einnimmt, bevor man fastet, die Zeit. Und das macht man ja nicht direkt vor dem Fajr, sondern ein bisschen Zeit vorher. Und darüber werden wir aber inshallah ausführlicher sprechen, inshallah, wenn wir über das Fasten sprechen. Ja. Ja. Wann ist es am besten? Das kommt auf die Person an. Wenn eine Person davon überzeugt ist, dass sie am Ende der Nacht wach sein wird, dann ist es am besten, dass sie das Witr-Gebet am Ende der Nacht verrichtet. Oder wenn sie jedes Mal bis zur Mitte der Nacht wach ist und danach schlafen geht und sich nicht sicher ist, dann zur Mitte der Nacht. Oder wenn sie Anfang der Nacht auf jeden Fall es verrichtet und nachher nicht mehr sicher ist, dann auf Anfang der Nacht, am Anfang der Nacht. Egal zu welchem Zeitpunkt der Nacht, ist es Alhamdulillah erlaubt und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es zu jeder Zeit schon ab und zu mal verrichtet. Ja? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt im Hadith von Jabir ibn Abdullah bei Sahih Muslim: Ayyukum khafa alla yaquma min akhir al-layl falyutir thumma al-yarqud. Wenn jemand von euch Angst hat, dass er nicht am Ende der Nacht aufstehen wird, dann soll er das Witr-Gebet verrichten und dann schlafen gehen. Also erst verrichten und dann erst schlafen gehen. وَمَنْ وَثَقَ بِقِيَامِهِ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ. Und wer sich sicher ist oder überzeugt ist, dass er am Ende der Nacht aufstehen wird, dann soll er am Ende der Nacht das Gebet verrichten. فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَ. Denn das Lesen des Koran am Ende der Nacht wird bezeugt von Engeln, also von Engeln bezeugt. وذلك أفضل, und das ist besser, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Naam. Also noch einmal, mindestens verrichtet man eine Raka'a. Und übrigens, über manche Salaf ist überliefert, dass sie das Witr-Gebet zwischen dem Adhan von Fajr und der Iqama Salat al-Fajr verrichtet haben. Also Adhan von Salat al-Fajr und bevor der Iqama haben sie das Witr-Gebet verrichtet. Und das ist in Widerspruch zur Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen ist es nicht Sunna, dass man sich daran hält, auch wenn es über manche Salaf überliefert worden ist, wie im Muwatta von Imam Malik und Musannaf von Abi Shayba. Möge Allah mit ihnen allen barmherzig sein. Und widerspricht der Sunna. Naam. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Al-Witru Raka'a min akhir al-Layl. Das Witr-Gebet besteht aus einer Raka'a am Ende der Nacht. Also wissen wir, dass das Witr-Gebet mindestens eine Raka'a, der Hadith ist bei Sahih Muslim. Und ebenfalls sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Salatul Layli mathna mathna, fa idha khashiya ahadukum as-subha salla raka'atan wahida tutiru lahu ma qad salla. Das Nachtgebet wird in zweier Abschnitten verrichtet. Wenn jemand von euch Angst hat, dass die Fajr-Zeit eintrifft, dann soll er eine Raka'a beten, sodass die Zahl, die er verrichtet hat, ungerade geworden ist. Und der Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim. Dieser Hadith ist auch klar, dass man zwei Abschnitte beten und danach betet man eine Raka'a. Also das Witr-Gebet hat nichts mit den Raka'at vorher zu tun, sondern es ist ein eigenständiges Gebet. Gut. Dann gibt es eine Angelegenheit. Erinnert mich vielleicht mal danach dran, es passt. Aber ich erwähne es jetzt, aber verzeiht mir nicht die gute Reihenfolge. Und zwar manchen Leuten passiert es, besonders im Ramadan, dass sie vielleicht ihr Witr-Gebet verrichtet haben oder dass sie mit dem Imam beten und danach Witr verrichten wollen. Auf jeden Fall kommt man manchmal in den Konflikt, dass man Witr schon verrichtet hat und der Imam jetzt nochmal Witr verrichtet. Zum Beispiel, wenn der in dem Ramadan der Nacht nochmal gebetet wird, oder in der Nacht überhaupt gebetet, man hat schon am Anfang gebetet, dann was soll man machen? Der Imam wird jetzt gleich nochmal Witr beten, man hat eigentlich schon Witr gebetet. Ja. Das ist, da hat man mehr als eine Möglichkeit. Und zusammengefasst ist es am einfachsten, wenn man sich ein Folgendes hält. Und zwar, wenn man vorhat, nach diesem Witr-Gebet, was man verrichtet hat, also man hat Witr gebetet, meinetwegen nach dem Isha direkt, und man kommt in die Moschee irgendwann danach, 2, 3 Uhr nachts, und der Imam betet Tahajjud-Gebet in Ramadan, besonders in den letzten 10 Nächten. Und man weiß, der Imam will viel beten. Wenn man noch viel beten möchte, dann am besten ist es, dass man sein Witr-Gebet auflöst. Wie löst man es auf? Indem man einfach noch eine Raka'a betet. Man hat eine gebetet, man betet eine zweite und dann wird die erste dadurch aufgelöst. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam gesagt hat, la witrani fi layla, man darf keine zwei Witr-Gebete in einer Nacht verrichten. Das heißt, eine würde das andere ungültig machen. Das wäre eine Ansicht, und sie ist überliefert worden über Ibn Umar radiallahu anhuma. Und die zweite Möglichkeit ist, und zwar, oder die zweite Situation ist, und zwar, wenn man nicht viel verrichten möchte nach dem Mutti, zum Beispiel nur zwei Raka'at noch verrichten möchte nach dem Mutti, dann ist es am besten, man hält sich an die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam und verrichtet einfach zwei Raka'at und das war's. Auch wenn man vorher schon Witr gebetet hat. Denn es ist auch überliefert worden mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er nach dem Witr-Gebet noch zwei Raka'at gebetet hat. Ja? Und das ist ein Beweis dafür, dass es erlaubt ist, nach dem Witr-Gebet nochmal zwei Raka'at zu beten, ohne, also dass man nicht also irgendwie das Gefühl hat, damit wir es noch verstehen, ich drücke es anders aus. Am besten ist es, dass man sein Witr-Gebet als letztes verrichtet. Aber angenommen, man hat sein Witr-Gebet schon verrichtet. Sagen wir jetzt den Leuten, nein, ihr sollt nicht mehr beten? Kann ja nicht sein. Okay? Oder das gleiche gilt, wie wir später sehen werden, mit der Anzahl 11 Raka'at oder sowas. Angenommen, einer hat schon 11 Raka'at gebetet oder 13 Raka'at gebetet. Und jetzt, das hat er nach dem Isha gebetet zum Beispiel. Und jetzt verspürt er, möchte noch weiter beten. Sagen wir ihm, nein, es ist verboten zu beten? Sagen wir bestimmt nicht. Okay? Sagen wir bestimmt nicht, ja. Nach der richtigeren Ansicht, und das ist die Ansicht der vier Gelehrten und anderen auch. Gut, jetzt geben wir Folgendes. Jetzt gibt es ja verschiedene Anzahl von Raka'at, die man beten kann. Jetzt wollen wir zwei Sachen unterscheiden. Man kann entweder das Witr-Gebet verrichten oder Tarawih. Tarawih ist was anderes. Wir haben jetzt mehrere Begriffe. Wir haben Witr-Gebet. Wir haben Nachtgebet, Qiyam al-Layl. Wir haben Tahajjud-Gebet. Wir haben Tarawih-Gebet. Damit wir die Sachen jetzt ordnen. Worüber wir hier nur reden, ist das Witr-Gebet. Das Witr-Gebet, dasjenige, was ungerade Anzahl von Raka'at hat. Dieses Gebet meinen wir. Also, ich drücke es anders aus, damit es deutlicher wird, weil das, manche Leute verstehen das falsch. Wenn ich also in der Nacht 2 Raka'at bete und dann am Ende eine bete, das Witr-Gebet ist das letzte gewesen. Das andere war kein Witr-Gebet. Andere war einfach Nachtgebet. Qiyam al-Layl, meinetwegen. Und Tahajjud nennt man es, wenn man es nach dem Aufwachen, wenn man extra dafür aufsteht. Ja, gut. Jetzt sagen wir Folgendes. Wenn du dein Witr-Gebet ein Raka'a beten möchtest, nur eine Raka'a beten möchtest, ja, dann hast du kein Problem, dann betest du einfach nur eine Raka'a. Das war's. Okay, das war's. Aber fangen wir mal an. Die höchste Anzahl, die man betet als Witr-Gebet, zumindest die höchste Anzahl, na, die man beten darf als Witr-Gebet. Und wenn man da sich unterscheidet, ist das tatsächlich eine Bid'a. Warum? Weil der Prophet hat als meistens als Witr-Gebet, ich sage noch einmal, es geht um Witr-Gebet, hat als 11 und maximal 13 Raka'at gebetet, jede Nacht. Und gemeint ist eben als ein Salah. Das ist ein Salah, okay? Und zwar hat er, aber wie wir es verrichten, werden wir gleich also sagen. Die erste Version ist allerdings, wenn man 11 oder 13 Raka'at beten möchte, dass man 2 Raka'at betet, Salam macht. 2 Raka'at betet, Salam macht. 2 Raka'at betet, Salam macht. 2 Raka'at betet, Salam macht. 2 Raka'at betet, hat man 10. Und dann sagt, macht man 1 Raka'at, Witr. Und so hat man 11 Raka'at gebetet. Und das ist die offensichtliche Überlieferung von Aisha. Oder das ist die offensichtliche bedeutende Überlieferung von Aisha. Radiallahu anha. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bil layl 11 Raka'at. Yutir minha bi wahida. Er sagte, sie sagte, der Gesandte Allah hat in der Nacht 11 Raka'at gebetet und einer davon war sein Witr-Gebet. Und der Hadith ist bei Muslim. Und in einer Überlieferung heißt es, يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكَعَتَيْن وَيُوتِرْ بِوَاحِدَ. Und zwar nach jeder 2 Raka'at hat er Salam gesprochen und dann hat er mit einer Raka'at sein Witr-Gebet verrichtet. Dann ist es auch erlaubt für ihn, für den Menschen, dass er, und das gleiche gilt für die 13 Raka'at, 2, 2, 2 und bis zum. Ebenfalls ist es auch erlaubt, dass man diese 11 Raka'at auf einmal betet. Auf einmal betet, mit einem einzigen Salam. Indem man einfach dass man 9 Raka'at betet, hintereinander, ohne zu sitzen. Bei der 10. Raka'at bleibt man dann sitzen, sagt aber kein Salam, sagt Tahiyyatu Lillah, bis wa abduhu wa rasuluh. Und dann Allahu Akbar steht auf, betet seine 11. Raka'at und danach sitzt man, macht Tashahhud und Salam und dann ist man fertig. Oder, wie heißt es, was man auch machen kann, ist, dass man diese 11 alle zusammenfügt und erst bei der 11. Raka'a sitzen bleibt, aber die erste Version ist besser, als dass man nicht sitzen bleibt. Wallahu a'lam. Ich kenne auch ehrlich gesagt, das hat Sheikh Al-Fawzan hier erwähnt, aber ich kenne dafür jetzt auch keinen Hadith, da müssen wir mal nachschauen. Dann ist es auch erlaubt, dass man 9 Raka'at betet, sein Witr-Gebet. Und zwar, man betet 8 zusammenhängend, bleibt sitzen nach der 8. Tashahhud, wie gerade eben bei der 11. Und er steht dann zur 9. auf, macht Tashahhud und macht dann Salam. Das heißt, bei der 8. macht man Tashahhud, bei der 9. macht man auch Tashahhud und dann auch Salam. Dann gibt es eine nächste Möglichkeit, dass man 7 Raka'at betet. Oder 5. Und in beiden Versionen, in 7 und in 5, macht man sie alle zusammenhängend. Und sitzt nicht bei 7. Man sitzt nicht bei der 6. Man sitzt erst bei der 7. und macht Salam. Und bei 5 Raka'at, man macht alle 5 zusammen. Am Ende sitzt man, macht Tashahhud und sagt Salam. Und was aber auch überliefert worden ist bei den 7, man kann auch bei den 7, bei der 6. sitzen, ist auch überliefert worden. Dass man bei der 6. Raka'at sitzt, Tashahhud macht und dann bei der 7. Tashahhud macht und den Salam spricht. Diese Überlieferung ist bei Imam Ahmad rahimahullah auch überliefert worden. So haben wir bei den 7 Raka'at 2 Versionen, die überliefert worden sind. Bei den 5 Raka'at haben wir nur die eine, dass man nur bei der letzten Raka'at Tashahhud macht. Und zwar, das ist, weil Salama radiallahu anha wa ardaha gesagt hat, der Hadith ist bei Musnad Imam Ahmad, bei An-Nasa'i, bei Ibn Majah, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yutiru bi sab'in wa bi khamsin la yafsilu baynahunna bi salamin wa la kalam. Sie sagt, die Gesandte Allah sallallahu alayhi wa sallam betete 7 oder 5 Raka'at, manchmal 7, manchmal 5 Raka'at, und hat dazwischen keinen Salam gesagt und nichts dazwischen gesprochen. Ebenso darf man 3 Raka'at beten, und diese 3 Raka'at, wenn man sie betet, hat man davor 2 Versionen. Und die dritte ist eher nicht erlaubt. Die eine Version ist, dass man alle 3 zusammenhängend betet. Und zwar heißt es im einen Hadith bei Muwatta und bei An-Nasa'i und bei Al-Hakim, und er sagt, der Hadith ist sahih, und Al-Dhahabi sagt, der Hadith ist ebenfalls sahih. Und zwar heißt es, dass Prophet sallallahu alaihi wasallam kana yutiru bi thalathin la yaq'udu illa fi akhirihin. Er betet 3 Raka'at und hat sich erst am Ende hingesetzt. Erst bei der letzten Raka'at hingesetzt. Also darf man die 3 Raka'at zusammenhängend beten. Und die zweite Art ist die ganz normale, wie man sie, was heißt die ganz normale, also ist, die zweite Art ist, dass man 2 Raka'at betet, Salam, und dann aufsteht und 1 Raka'at extra betet. Und die dritte Version ist die offensichtlich nicht erlaubt ist, und zwar, dass man das betet, so wie das Maghrib-Gebet. Und zwar, dass man nach der zweiten Raka'a sitzt, Tashahhud macht, aufsteht, noch ein Raka'a betet und dann nochmal Tashahhud macht und dann Salam, weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, dass wir das Witr-Gebet la tutiru bi thalath tushabbihu al-Maghrib, und zwar betet nicht 3 Raka'at, so dass es aussieht wie das Maghrib-Gebet, sagt sallallahu alaihi wa sallam. Und der Hadith ist bei Al-Bahaqi, bei Ibn Hakim, bei Ad-Darqutni und Ibn Hajar rahimahullah sagt der Hadith, also sagt man, erfüllt die Voraussetzungen von Bukhari und von Muslim. Insofern haben wir gelernt, Alhamdulillah, das Witr-Gebet kann man beten als 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 Raka'at. Und all dies ist überliefert worden über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und jetzt gibt es noch eine Angelegenheit, bevor wir fertig sind. Und zwar geht es um das Qunut. Denn das Witr-Gebet, wenn wir es einfach verrichten als eine Raka'a, ist das Gebet in Ordnung, richtig. Aber es ist auch überliefert worden, in mehr als einem Hadith, die gehen alle über Al-Hasan ibn Ali, radiallahu anhuma, dass der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, also Al-Hasan sagte, radiallahu anhu, dass der Prophet ihm beigebracht hat, sein Großvater, dass er im Witr-Gebet folgenden Dua sprechen soll. Allahumma hdini fi man hadayt, wa'afini fi man afayt. Und diesen Dua kann man dann bis zum Ende nachschlagen, wie er weitergeht. Und der Hadith ist bei Abu Dawud, al-Tirmidhi und al-Nasa'i. Und der Hadith ist sahih. Ja? Also mindestens dort habe ich den Hadith gefunden. wie dem auch sei. Und man hebt dabei auch die Hände. Man hebt dabei die Hände, denn das ist überliefert worden über Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, bei Al-Bayhaqi. Und Umar ibn Khattab gehört zu den vier Khulafa, über die der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, Alaikum bi sunnati wa sunnati al-Khulafa al-Rashidin al-Mahdiyina min ba'di. Also haltet euch an meine Sunna und an die Sunna der rechtgeleiteten, besonnenen Kalifen nach mir, beißt auf ihr mit den Backenzähnen fest. Und Umar ibn Khattab gehört zu ihnen und er hat die Hände gehoben, deswegen haben wir die Hände, also bei den Qunut von Al-Witr-Gebet ebenfalls. Und wenn man es nicht macht, kann man niemandem was vorwerfen, weil es nicht über den Propheten überliefert ist, aber es ist eine Sunna von Umar, deswegen machen wir es ihm nach, zweifellos. Ja. Wie macht man die Hände? Sheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, sagte, dass die Aussage der Gelehrten weist darauf hin, dass man die Hände in Höhe der Brust macht und dass man sie eher zusammen macht als auseinander. Dass man sie eher zusammen macht als auseinander. Das ist eine Angelegenheit, also darauf weisen die Aussagen der Gelehrten hin, möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Und man hebt die Hände nicht zu sehr hoch, ja, weil es nicht um eine Art übertriebene, also Ibtihal, es geht nicht um eine Art übertriebene Unterwerfung, ja, es geht einfach um ein Sprechen eines relativ, sag ich mal, gewöhnlichen Duas, und diesen Dua spricht man, indem man seine Hände nicht übertrieben hebt, ja, sondern ganz normal. So, diesen Dua spricht man. Manche Gelehrte haben gesagt, man muss den Dua nicht jedes Mal sprechen, man muss ihn sowieso nicht sprechen. Aber manche bevorzugen, dass man ihn ab und zu mal nicht spricht, weil das eben nicht über den Propheten überliefert worden ist, sondern über Ibn Umar, sondern über Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, dass er die Hände, astaghfirullah, nochmal. Und zwar, das ist nämlich Al-Hasan, hat diesen Dua uns überliefert, dass der Prophet das ihm beigebracht hat, dass er es sagen soll im Salat. Ja? Und deswegen haben manche Gelehrte gesagt, weil es nicht über den Propheten überliefert ist, muss man es nicht jedes Mal sagen, sondern ab und zu kann man es auch mal weglassen. Wallahu a'lam. Gibt es auch noch eine weitere Überlieferung, und zwar der Dua Allahumma iyyaka nahmud iyyaka Allahumma nahmaduka wa nasta'inuka wa nastahdik wa nu'minu bika wa natawakkalu alayk wa nuthni alayka al-khayra kullah. Dieser Dua, der auch vielen Leuten bekannt ist, der hat Umar ibn Khattab auch aufgesagt, und der Hadith ist bei Al-Bayhaqi, in Sunan Al-Bayhaqi, und der Hadith ist auch ebenfalls, sagt Al-Bayhaqi rahimahullah, sagt selbst der Hadith ist sahih, und da diesen Dua kann man ebenfalls sprechen, also im Witr-Gebet, ja. Und danach kann man eben sagen, Allahumma hadini fi man hadait. Und überhaupt, entgegen dem, was manche Gelehrte gesagt haben, man darf im Witr-Gebet auch andere Ad'iyah sprechen. Man darf diesen Dua sprechen, man darf den anderen Dua sprechen und man darf auch andere Ad'iyah sprechen. Denn beim Dua geht es darum, dass man Dua macht. Am besten ist es immer, man hält sich an das Überlieferte. Aber angenommen, du hast irgendwas, was du unbedingt sagen möchtest, ja, dann darfst du diesen Dua sprechen, Wallahu ta'ala a'lam. Ja. Die Gelehrten haben gesagt, auf eigene Sprache, wenn du nicht auf Arabisch sagen kannst. Wenn du nicht auf Arabisch sagen kannst, sagst du es auf eigene Sprache, Wallahu a'lam. Ja. Das gleiche gilt für Sujud, und das gleiche gilt auch für die Stelle vor dem Salam. Ja. Ihr kennt den Dua Allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afait. Wenn man Imam ist und man macht, also Imam ist, das ist klar, damit meine ich, dass man betet, während Leute hinter einem sind, dann soll man nicht diesen Dua so sprechen, sondern ihn in Pluralform sagen. Man sollte einem lernen, Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait, weil der Prophet dann gesagt hat, man amma qawman fa khassa nafsahu bid dua fa khanahum. Wer Imam ist für Muslime Imam ist und dann Dua macht für sich selbst, der hat die anderen betrogen. Ja? Und der Hadith ist bei Ahmad und Tirmidhi und Ibn Majah, und Tirmidhi sagt, der Hadith ist Hasan. Ja? Also, wie steht es mit dem Qunut, diesem Dua, den man spricht im Salat? Wann sagt man den überhaupt? Man hat die Möglichkeit, ihn zu sagen vor dem Ruku' oder nach dem Ruku'. Besser ist es nach dem Ruku', aber man kann ihn auch sagen vor dem Ruku'. Beides ist überliefert worden. Ja? Beides ist überliefert worden. Wenn wir schon bei der Angelegenheit sind, Al-Qunut, sagen wir, wie steht es mit Al-Qunut in Al-Nawazil, das heißt in Notsituationen oder in Situationen, in denen etwas Übles unter den Muslimen ausgebrochen ist, was Schlechtes passiert ist. Macht man dann Qunut? Die Antwort ist ja. Es ist eine Sunna, dass man dann Qunut macht, also Dua macht im Salah, nach dem Ruku' oder vor dem Ruku'. Und zwar sind die Gelehrten dann, es gibt drei Ansichten darüber. Die ersten sagen, man macht es nur in den Gebeten, die man laut liest. Und die zweite Ansicht ist, man macht es nur, macht es in allen Fard-Gebeten. Und die dritte Ansicht ist, man macht es nur im Fajr-Gebet. Wallahu a'lam. Und es ist überliefert worden, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen Monat lang Dua gemacht hat gegen eine bestimmte Personen und Dua gemacht hat für bestimmte Personen und das ist Qunut gewesen, ja, das ist Qunut gewesen, also im Fardgebet, das darf man das. Und natürlich danach ist dem Propheten sallallahu alaihi wasallam das verboten worden, dass er gegen bestimmte Personen Dua machen darf, wie wir haben das schon gelernt haben, ja. Und Anas, also manche Gelehrte sagen, es ist immer Sunnah, Qunut zu machen. Ja, Madhab al-Imam Malik. Und der Shafi'i sagte, bei ihnen ist das im Fard-Gebet ist es immer Sunnah, Qunut zu machen. Ja? Aber wenn ich mich richtig entsinne, bei Shafi'i ist es nur beim Fajr-Gebet, Wallahu a'lam. Aber müssen wir nochmal nachschauen, wie dem auch sei. Und sie stützen sich unter anderem auf einen Hadith von Anas, indem er sagte, لم يزل يقنط حتى فارق الدنيا. Das heißt, er hat bis zum Ende seines Lebens noch Qunut gemacht. Ja? Und dieser Hadith ist aber umstritten und deswegen lassen wir ihn weg und sagen, wir machen Dua, dieses Qunut-Dua bei diesen Notsituationen oder noch weniger als Notsituationen an Nawazil, wenn es notwendig ist, wenn es einen Grund dafür gibt. Ja. Und der Grund dafür, warum wir es nicht immer machen, und dass dieser Hadith nicht authentisch ist der Beweis dafür, ist und zwar, dass ein Sahabi gefragt worden ist, man sagte zu ihm, ja Abati, sallayta wara'an Nabi sallallahu alaihi wa sallam, wa Abi Bakr, wa Umar, wa Uthman, wa Ali, hal kanu yaqnutuna, also ein Sahabi hat gefragt, du hast doch hinter dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, hinter Abu Bakr, hinter Umar, hinter Uthman, hinter Ali gebetet, haben sie Qunut gemacht? In der Fahrt gebeten. Haben sie Qunut gemacht? Und da sagte er, la, sagte nein, innahu muhtath. Das ist etwas muhtath. Muhtath ist was Neues, eine Bid'a. Ja? Wie der Prophet sagte, kulla muhtathatin Bid'a. Muhtath auf Arabisch ist etwas Neues. Eine Bedeutung von vielen. Muhtath hat mehr als eine Bedeutung. Ja? Muhtath heißt im Tahara, haben wir gelernt, auch unrein. Ja? Wenn man muhtath ist. Ja. Ja. Also, wenn es einen Grund gibt, macht man Qunut. Und richtiger ist eben, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam es nicht bis zum Ende seines Lebens gemacht hat. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.